Komponente 6 stellt eine typische Kosmologie dar. Schauplatz der schamanischen Reise ist die dreifach gegliederte Welt von Erde, Himmel und Unterwelt. Mancherorts dominieren auch Vorstellungen von 7 bis 9 Himmeln. Diese Sphären sind in der Regel durch eine Achse verbunden, den Weltenbaum. Auch ein Berg kann das sein. Schnittstellen zwischen den Welten sind viele denkbar, etwa das Rauchloch in einer Jurte. Komponente 7 ist der Schamanenkampf. Zuweilen muss sich ein Schamane mit einem anderen duellieren. Zum Kampf wird er aber nie in seiner menschlichen Gestalt antreten, sondern er schickt sein tierisches alter Ego, den Seelenträger des Schamanen, meist Hirsch oder Stier. Vom Ausgang des Duells hängt das Wohl des Stammes ab. Komponente 8 ist die Schamanenausrüstung. Schamanen besitzen vielfältiges Kultgerät. Vor allem die Tracht verleiht Kraft. Sie besteht in der Hauptsache aus einem Mantel und einer Kopftracht. Eine Maske ist laut Weida eher selten. Dabei soll die Tracht oft einen Vogel wie Uhu oder Adler evozieren oder ein hirschartiges Tier, etwa das Rentier, seltener auch einen Bären. Oft wird durch Platten aus Metall oder anderem Material die Anmutung eines Skeletts simuliert. Ob die klar zutage tretende Symbolik des Schamanenkostüms A. den Schamanen in ein Tier verwandelt, B. die tiergestaltigen Hilfsgeister repräsentiert, C. den ebenso theriomorphen Haupthilfsgeist darstellt, D. den mystischen Zustand der Schamanenimitation heraufbeschwört, E. den ekstatischen Flug ins Jenseits manifestiert oder die bösen Dämonen abschreckt, diese Ansichten sind alle schon einmal vertreten worden. Wird wahrscheinlich nie mit Sicherheit gesagt werden können. Ebenso zur Tracht gehören die Trommel und der Trommelschlägel. Der monotone Trommelschlag stelle das Mittel der Wahl zur Erreichung des ekstatischen Zustandes dar. Trotzdem scheint die Trommel kein uraltes Element zu sein, und mehrere Angaben sind bekannt, nach denen das Schamanisieren ohne Trommel stattzufinden pflegt. Andere Mitteilungen berichten darüber, dass die Trommel kein ausschließliches Attribut des Schamanen war. Entscheidend sei nun, so weiter, dass die einzelnen Komponenten verschiedenen Alters und Ursprungs sind. Die rituelle Ekstase dürfe als praktisch zeitlos angesehen werden. Auch tiergestaltige Geistervorstellungen finden sich in fast allen Kulturen und sind bis in früheste Zeiten zurückzuverfolgen. Entsprechendes könnte für Teile der Schamanenausrüstung wie die Tierverkleidungen gelten, die bis in die jungpaläolithische Kunst zurückzuverfolgen sind, auch wenn offen bleiben müsse, welche Bedeutung ihnen damals zukam. Die Vorstellung eines Schamanenkampfes dagegen sei, so weiter, in späteren zeitlichen Horizonten zu lokalisieren, frühestens etwa im kompetitiven Kontext antiker Kulturen.